Zuweilen dünkt es mich, als trübe geheime Sehnsucht deinen Blick. Ich kenne es wohl, dein mystisch Schick. Verfehltes Leben, verfehlte Liebe. Kann ich dir nicht die Jugendzeit? Unheilbar ist dein Herzleid. Verfehlte Liebe.